Solche Arroganz war wesentliches Element von Cachoferos Aufstieg. Nach seiner Rückkehr aus Amerika startete er eine Erpressungsmasche, wie sie in Italien damals gang und gäbe war. Händler bezahlten wöchentlich oder monatlich eine kleine Gebühr, damit ihre Geschäfte unbehelligt blieben. Statt die Händler aber einzuschüchtern, wie es die meisten Erpresser taten, wies Cachoferro seine Leute an, ruhig und respektvoll mit ihnen umzugehen, so als meinten sie es nur gut und wollten die Geschäftsleute beschützen. Sie traten nicht als Erpresser, sondern fast schon als Ritter auf. Die neue Methode war so erfolgreich, dass sich einige von Cachoferros Opfern nach ein paar Monaten sogar bei ihm dafür bedankten, dass er ihr Geld annahm. Ob man das nun unverfroren oder clever findet, Cachoferro steckte die Mafia jedenfalls in ganz neue Kleider. Seine zweite Neuerung war, aus dem Verbrechen ein richtiges Unternehmen zu machen. Jedwede ruchlose Aktivität in seinem Einflussbereich wurde organisiert, rationalisiert und reguliert. Bettler, für die sich bislang niemand interessiert hatte, bekamen feste Plätze zugewiesen. Almosendiebe wurden systematisch auf verschiedene Kirchen verteilt und mussten einen Teil ihrer Beute abgeben. Cachoferro vereinigte sogar Hühnerdiebe, Taschendiebe und Erpresser unter dem Dach einer Art Konzern. Don Vito, schrieb ein Autor unter Verwendung des Ehrentitels, den Cachoferro inzwischen führte, hat als erster die archaischen ländlichen Strukturen der Mafia des 20. Jahrhunderts an die Komplexität moderner Großstädte angepasst. Das ist wohl etwas hochgegriffen. Was wir heute Mafia nennen, war von jeher eine moderne Organisation, die sich die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen im Sizilien des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zunutze machte. Doch Cachoferro arbeitete hart daran, seine Geschäfte so eng mit dem sizilianischen Alltag zu verweben, dass beides nicht mehr zu unterscheiden war. Es ging also aufwärts mit Cachoferro. Er spazierte in Sizilien umher wie ein Uomo del Rispetto, genoss die frische Luft in nach englischem Stil maßgeschneiderten Anzügen vom berühmten Bustarino aus der Via Maqueda in Palermo. Er rauchte eine lange elegante Pfeife und saß neben Adeligen und Politikern in Oper und Theater. Sicher, er war noch immer ungebildet, auch wenn er eine Lehrerin geheiratet hatte. Und wenn er eine Summe ausrechnen musste, griff er sich oft an den breiten Ledergürtel unter seiner Weste. In diesen Gürtel waren Markierungen geritzt, die ihn zu einer Art Abakus machten, mit Hilfe dessen Cachoferro seinen Anteil an diversen Geschäften ausrechnete. Die Beschreibung eines anderen Mafioso durch den italienischen Autor Carlo Levi trifft recht gut, was wir von Cachoferro in dieser Phase seines Lebens wissen. Seine Miene war ungerührt und unerforschlich und doch zugleich belebt vom Ausdruck eines gänzlich ungewohnten Innenlebens. Ein Gemenge aus Verschlagenheit, tiefstem Misstrauen, Angst, vermischt mit Zuversicht, Überheblichkeit, Gewalt und sogar vielleicht einer gewissen Gewitztheit. All diese Bestandteile waren jedoch auf diesem Gesicht auf eine Art verschmolzen, die es uns fremd erscheinen ließ. Als gehörten sowohl die Züge selbst als auch ihre Färbung durch Gefühle zu einer anderen Epoche, von der wir nur noch ein uraltes, überliefertes Wissen haben. Mich überkam der starke Eindruck, einem der letzten Angehörigen einer verlorenen Rasse gegenüberzustehen.